alles grau. Bleib stehen, wenn du gehst. Großes Loch in meiner Seele und alles, was ich lieb, vergeht's. Jetzt rede ich mit der Stille, als wär sie mein Freund. Frag mich, ob man heilen kann, wenn man immer wieder träumt. Wenn man immer wieder träumt. Wenn man immer wieder träumt.